Du suchst bei den Menschen nur Fehler und Schlechtes. Sag mir mal, Bruder, ob du selbst so perfekt bist. Dein Leben ist endlich, du sitzt im Gefängnis. Die Sünden sind hässlich, du bist in Bedrängnis. Während die Menschen um Klopapier streiten, tragen sie in Gaza Muslime als Leichen. Muslime, sie leiden, ich will es verbreiten. Hör mir gut zu und versteh diese Zeilen. Die Armut, sie zwingt uns zu Windeln aus Plastik. Stoff im Intimbereich für Frauen, Bruder, frag nicht. Du sitzt vor dem Handy und schiebst weiter Lachkeks. Ich hoffe, du hast jetzt für den Augen eine Klarsicht. Sie schreien um Hilfe, die Umma am Schlafen. Was willst du vor Gott nach deinem Tod sagen? Du hast es erfahren, jetzt stell keine Fragen. Fang an zu beten, jetzt im Gottes Namen.